Es ist 9 Jahre her, seit ich dich gefunden hab. Du bist und warst mein Hund an allen Stellen rund. Hast mir viel Spaß gemacht. Doch heute ist der Tag gekommen. Ursprünglich war alles wie immer, doch nichts wie's ist. Der Tag war gegangen und nichts ist mehr wie zuvor. Der Tag ist gekommen und gegangen und hat mich trauern lassen. Hat mich trauern lassen und hat eine Lücke hinterlassen. Und das bist du, mein lieber Hund. Dora, du warst mir immer treu, tatst alles für mich. Doch heute ist der Tag gekommen, wo ich loslassen muss, wo deine Schmerzen zu viel wurden, nicht als Herrchen es nicht mehr tragen konnte. Der Tag ist gekommen, du hast es morgens noch nicht gewusst. Ich hab dich erlöst und ich möchte dir danken für die 9 Jahre Treue, wo du Tag für Tag an mich gedacht hast. Da warst, jeden Scheiß einzelnen Tag dich gefreut hast, wenn ich kam. Warst dankbar für meine Zuneigung und ich war dankbar für so viel Liebe von dem Tier. So haben wir uns beide ergänzt. Du hast mein Leben erfüllt mit Freude, Gehorsam, Dankbarkeit. Du bist und bleibst mein Hund, auch wenn du jetzt nicht mehr da bist, bleibst du ewig in meinem Kopf. Wenn es was gibt wie ein Hundehimmel, bist du bestimmt da und amüsierst dich. Freust dich, ich vermiss dich so. Dora, ich vermiss dich so. Dora, ich vermiss dich so. ich vermiss dich so. Aber alles ist irgendwann vorbei.